Das ist ja ganz klar. Unser Tierkonzert aus dem Zürcher Zoo müssen wir mit dem Zürilöi beginnen. Das heißt mit dem Löwen, dem Zürcher Wappentier. Lange bevor die Stadt Zürich über einen Zoo verfügte, sind ihr zwei Löwen zum Geschenk gemacht worden von einem prominenten Afrikaschweizer, nämlich von Alfred Ilg, der damals Minister von Kaiser Menelik in Abessinien war. Die beiden jungen Löwen mit dem wohlklingenden Namen Mizi und Bari brachten die Zürcher Stadtväter um die Jahrhundertwende in Verlegenheit, denn es bestand damals gar keine Möglichkeit, die beiden Raubtiere hier unterzubringen. Daher gab man sie zu Hagenbeck nach Stellingen bei Hamburg in Pension, und als das zu teuer kam, gelangten sie nach Basel ins sogenannte Neue Raubtierhaus, das inzwischen längst abgerissen worden ist. Das liegt aber alles weit zurück. Es war im Jahre 1905. Der Zürcher Zoo wurde 1929 eröffnet. Löwen können nur etwa 20 Jahre alt werden. Unsere jetzige Zuchtlöwin Simba, deren Stimme Sie hier auch hören, stammt aus Südafrika. Als winziges Findelkind hat man sie in einem Straßengraben des Krügerparks aufgelesen. Tierfreunde haben sie liebevoll aufgezogen und schließlich dem Zürcher Zoo geschenkt. Hier ist Simba zu einer prachtvollen Löwin herangewachsen und hat unsere Besucher schon oft mit reizenden Jungen erfreut, die nach 110 Tagen Tragzeit zur Welt kommen. Aber als Simba hier in Zürich zum ersten Mal in ihrem Leben einem richtigen Löwen begegnete, ist sie furchtbar erschrocken, und als sie ihren zukünftigen Gatten zum ersten Mal richtig brüllen hörte, verkroch sie sich ängstlich in die entfernteste Ecke. In der Tat vermag das Löwengebrüll Tier und Mensch einzuschüchtern. Aber noch einen ganz anderen Klang als hier im Raubtierhaus hat die Löwenstimme in Afrika. Mancher Safari-Teilnehmer verspürt eine leichte Gänsehaut, wenn er nachts das Gebrüll wildlebender Löwen durch die leichte Zeltleinwand hindurch wahrnimmt. Thank you.